Am 12. Juli fand in Ägypten ein Seminar über die Verdienste des Genossen Kim Il-sung statt. Daran nahmen Persönlichkeiten verschiedener Parteien und Verbände wie der Liberalen Sozialistischen Partei Ägyptens und des Ägyptischen Juche-Ideologischen Komitees teil. Die Rednerler priesen den Genossen Kim Il-sung, der sein ganzes Leben für das Glück des Volkes, das Gedeihen des Vaterlandes und den Sieg der Sache für die Souveränität der Welt eingesetzt hatte.